bloß den Müll rausbringen. Du musst besser auf deine Ernährung achten. Du musst auf das Geschirr unbedingt. Der Weg war da. Er war nur überwuchert. Die meisten kannten sich noch immer aus. Mit 6 Fingern und manche auch 3 Arme. Das Picknick auf. Der Reaktor liegt dort wie ein toter Saurier. Die Flut, sie strahlt, ist streng orange. Tauben schmorten, die Sonne war nicht da. Der Jahrestag, er nahte leicht heran. Willkommen zu Radio A heute in der März-Sendung bei stürmischem Wetter. Und selbstverständlich hört ihr uns auf 104,8 MHz, dem freien Radio für Karlsruhe Querfunk oder auch gerne weltweit über www.querfunk.de. Heute werden wir einen Vortrag über Rudolf Rocker hören. Aber erstmal hören wir noch ein bisschen Musik für die schöne musikalische Einstimmung.

das Allerwichtigste. Good ever comes of it, unless you got me talking to now. So have you been hurt? Did you hurt someone you get all crashed down upon? Me, I'm a friend to the friendless, not that I chose it. And if I had, well then who knows? But that one guy in the train, all talking to himself, shit, he was talking to me. He said in school they taught me a prayer for money, a prayer for crap jobs right till I die, and a prayer for my people, the broken hearted, the lonely. Did you let the blues make you bad? Did you get all twisted? Did you get so drunk you whispered, I think I'm gonna die? Ja, das war der Vortrag über das Leben und die Arbeitsweise und so weiter von Rudolf Rocker. Und heute ist der 10. März, das heißt, vor zwei Tagen war auch der 8. März, der Frauenkampftag, auch in Karlsruhe. War da was? Jetzt ist es so, dass das Internet nicht sehr ergiebig ist zu dem, wie es war. Ich habe nur einen kleinen Artikel dazu gefunden. Es gäbe den Aufruf, diese Welt muss unsere sein. Mit einer Demonstration von hinter der Postgalerie, glaube ich, ging es los. Und mit Abendveranstaltungen im Jubetz. Und das feministische Kollektiv Karlsruhe hat auf ihrer Facebook-Seite hauptsächlich Fotos dazu gepostet und einen Kurzartikel oder einen kurzen Statement. Diese Welt muss unser sein. Demonstration und Abendveranstaltung zum Beginn des Frauenstreiks am 8. März 2019 in Karlsruhe. 700 Menschen demonstrierten für ein Ende des Patriarchats. Im rappelvollen Jubitz gab es im Anschluss Vorträge über die Geschichte des Frauenstreiks und den Widerstand gegen den Paragraph 218 und 219a. Wer Bilder davon sehen will, habe ich jetzt bisher nur hier gefunden, und zwar ist das die Facebook-Seite vom feministischen Kollektiv. Das wäre dann de-de.facebook.com/verein/fkk/. Ja, da könnt ihr das nochmal nachlesen und auch die Bilder dazu anschauen. So viel so, was ich gefunden habe zu dem Tag aus Karlsruhe. Das war Radio A auf 104,8 MHz, dem freien Radio für Karlsruhe. Querfunk heute mit einem Vortrag über Rudolf Rocker und entspannter und schöner Musik an einem stürmigen Sonntag. Die letzte Minute lassen wir dann auch noch besinnlich musikalisch zu Ende bringen, hoffentlich, und wünschen noch einen schönen Sonntagabend mit was auch immer noch ansteht für euch Menschen, die da zuhören, und einen guten Start in die Woche.